heute Abend dann live hier auf Fritz. 20.15 Uhr geht es hier auf die Bühne der großen Columbia-Halle und wir werden euch das Ganze live übertragen. Ab 18.30 Uhr Live-Mucke aus der Columbia-Halle. Unter anderem auch Mavi Phoenix, die Leoniden, Milliarden und auch Sido. So, am besten ist aber, wenn ihr dabei seid, wir wollen möglichst alle mit euch zusammen hier in der Columbia-Halle feiern. Gibt ja auch noch große Aftershow-Party im Columbia-Theater. Jennifer hat sich gerade gemeldet. Jennifer? Ja, hallo. Ja, du sag mal, ich höre gerade aus Eisenhüttenstadt. Schaffst du das überhaupt? Na klar. Na, es müssten, ich habe mal nachgeguckt, 1,5 Stunden sein. Da musst du oben über die A12, A10 runterdüsen, dann A13 und dann bist du im Prinzip Columbia-Halle. Ja, das schaffen wir schon. Wir fahren jetzt gleich los. Sehr gut. Ah, sehr gut. Plus ein schießt du drauf. Ey, super. Jennifer, dann vielen Dank und dann sehen wir uns hier heute Abend alle. Jo, achte drauf, es ist kalt. Direkt in die Halle rein. Gut, Dank. Alles klar. Gute Fahrt, bis später. Tschüss. Ja, bis später. Ganz Nachmittag noch. Tschüss. Gibt's Karten für die Columbia-Halle, für die Gästeliste. Nächste Mal dann kurz nach 16:30 hier bei den Radio Fritzen am Nachmittag. Felix Jen.